So weit, so gut. Das Bild hätten wir jetzt einfach mal. Damit das Ganze jetzt aber auch funktioniert, sollte ich auch auf dem Bild zu sehen sein. Wie bringen wir das an?